Erster der Geist des Herrn ist auf mir, weil Gott mich gesalbt hat, damit ich den Armen gute Nachrichten bringe. Er hat mich gesandt, um die Menschen mit gebrochenem Herzen zu heilen und den Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Zweiter, ich soll ein Jahr verkünden, in dem Gott seine Gnade zeigt, aber auch den Tag, an dem unser Gott Gerechtigkeit übt und alle Trauernden tröstet. Dritter, den Trauernden in Zion wird Gott Schönheit statt Asche geben und Freude statt Trauer schenken, damit sie wie starke Bäume der Gerechtigkeit wirken. Man wird sie als eine Pflanzung des Herrn bezeichnen, durch die er seine Herrlichkeit zeigt. Vierter, sie werden die alten Ruinen wieder aufbauen und die zerstörten Orte aus früheren Zeiten erneuern, sodass die verlassenen Städte wieder bewohnbar sind. Fünfter, fremde Menschen werden kommen, um eure Herden zu hüten, während Ausländer auf euren Feldern und in euren Weinbergen für euch arbeiten. Sechster, ihr werdet jedoch Priester des Herrn genannt werden, weil man euch als Diener unseres Gottes bezeichnen wird. Ihr werdet den Reichtum anderer Völker genießen und stolz auf deren Schätze sein. Siebter, obwohl ihr früher Schande und Beleidigungen ertragen musstet, werdet ihr nun in eurem Land doppelt so viel besitzen und ewige Freude erleben. Achter, denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse Ungerechtigkeit oder Raub, weshalb ich meinem Volk treu ihren Lohn geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen werde. Neunter, ihre Nachkommen werden bei allen Völkern bekannt sein, so dass jeder, der sie sieht, erkennt, dass Gott diese Familie gesegnet hat. Zehnter, ich freue mich sehr über den Herrn und meine Seele jubelt über meinen Gott, weil er mir Kleider der Rettung und einen Mantel der Gerechtigkeit angezogen hat. Ich fühle mich wie ein Bräutigam mit festlichem Kopfschmuck oder wie eine Braut, die ihren schönsten Schmuck trägt. Elfter, so wie die Erde Pflanzen hervorbringt und ein Garten die Saat wachsen lässt, so wird Gott Gerechtigkeit und Lob vor allen Völkern entstehen lassen.